Also ein Lied über einen Herbsttag. Wir haben jetzt eigentlich schon fast wieder Herbst, da passt das eigentlich schon wieder. Und in der Regel findet man ja so siffiges Wetter eher nicht so gut. Aber das Lied hat das mal versucht, so von der eher auch schönen Seite zu sehen. Ich wach auf, Regen an mein Fenster prasseln, will das schön gewärmte Bett gar nicht verlassen. Tropfen schlagen Kreise im Gartenteich, Blätter kreisen im Wind, der durch den Garten schleicht. Mach heute einen Ruhetag, keine Zeit für Hektik, ist es nur ein heißer Tee, der mich aus dem Bett regt. Kann direkt vom Bett auf die Straße sehen. Leute warten auf den Bus, müssen im Regen stehen. Deren Schirme, die sich wie wild im Wind verdrehen, sagen mir heute nicht vor die Tür zu gehen. Oh no, nicht vor die Tür zu gehen. Denn heute ist nur ein siffiger Herbsttag. Tropfen, Tropfen, wie rhythmischer Herzschlag. Heute ist nur ein siffiger Herbsttag. Ein siffiger Herbsttag. Koch Tee, wodurch die Scheibe beschlägt. Merk, dass die Kanne mal ein neues Sieb verträgt. Wasserperlen gleiten an der Scheibe entlang. Die warme Tasse bei meine kalte Hand. Mach Fenster auf, kann frischen Herbstwind und Blätter riechen. Geh mich mit dem Tee im Bett verkriechen. Denn heute ist nur ein siffiger Herbsttag. Tropfen, Tropfen, wie rhythmischer Herzschlag. Heute ist nur ein siffiger Herbsttag. Tropfen, Tropfen, wie rhythmischer Herzschlag. Ach, jetzt komm, improvisier ich doch noch eine Zeile. Ich bleib doch hier lieber noch eine kleine Weile. Doch die Songs sind bald aus oder die, die wir spielen wollen. Und wir wissen, dass die Nächsten auch spielen sollen. Und die Judith sagt bestimmt, hey, beeil dich mal. Denn ich muss spielen, bevor meine Familie gehen muss. Und ich weiß, dass man uns auch nicht noch länger sehen muss. Doch egal, dass ich jetzt auch hier eins gestehen muss. Wir haben wirklich viel zu wenig mitgeholfen beim Aufbau und sind viel zu spät angekommen. Doch ein Versprechen, ich helf dir morgen beim Abbau. Und egal, da reimt sich nicht so viel da drauf. Und der B-Mann, der sitzt da und ist heute ziemlich schweigsam. Normalerweise wirft er immer lustige Worte ein. Doch egal, heute muss ich allein reimen. Am Mikrofon einfach allein sein. Und ich seh ein paar Leute lächeln, ein paar Leute Unverständnis zeigen. Doch egal, ich hab keine Lust zu schweigen. Und ich muss einfach irgendwas sagen, was aus meinem Kopf kommt, und sage es prompt. Und wir sind anscheinend versichert durch die Dekra, denn da hinten steht das grüne Zelt. Und Event AC, das hat die Boxen gestellt. Und all das Mögliche, was mir noch so einfällt, sage ich jetzt. Wir sind hier in der Forster Heide. Ich dachte, wir nennen es das Forstival. Das würde nämlich gut passen, wegen Festival und Forst und so. Aber irgendwie kam ich mir eher vor wie so ein Horst und so. Ach, und was ich noch sagen soll, da vorne steht die Rampensau, das Bühnenschwein, in der Mitte von den Monitorboxen. Und für die finanzielle Unterstützung soll da bitte gerne fleißig was reingeschmissen werden. Es gibt ja hier wirklich viel zu sehen. Und die Mona steht da vorne mit der Kamera und mit der lila Hose, und ich mach hier den Hammerpart. Oder vielleicht wird's auch schlecht, doch ich weiß es noch nicht, denn es kommt ganz prompt aus meinem Kopf ein spontanes Gedicht. Oder wie ein spontanes Gericht, einfach irgendwas aus dem Kühlschrank nehmen und in den Topf tun. Meistens wird das ganz okay. Und wenn's mal nichts wird, dann probieren wir es halt nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. Denn heute ist nur ein siffiger Herbsttag. Tropfen, Tropfen, wie rhythmischer Herzschlag. Doch heute ist zum Glück noch kein siffiger Herbsttag. Denn die Sonne scheint und es ist auch gut so. Und auch gut, dass wir über das Wetter gesprochen haben. Jetzt darf die Judith.